Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und dem Martin. Hallo. Wir haben es jetzt endlich geschafft, anzufangen mit der Aufnahme. Mal sehen, wie lange das hält, nachdem uns mehrere technische Unglücke schon passiert haben. Aber toi, toi, toi, jetzt klappt alles. Wir sind heute zu zweit. Marcel schraubt unter Hochdruck an der Watch-Version von One Button Travel, die wahrscheinlich aber erst im Januar kommt. Aber das liegt im Zweifel dann an den App-Store-Zwergen, die da über die Feiertage nicht arbeiten, ging es zu Marcel. Was erlaube. Ja. App-Store-Zwerge. Nun ja. Wir haben die Folge 234 und mussten ganz üblerweise selbst einen Zahlenfakt raussuchen. Wollten zuerst über Uranium-234 reden, aber haben dann festgestellt, dass wir keine Ahnung haben von Uranium-234, also Uran-234. Ich komme total durcheinander. Und haben dann festgestellt, der ECMA-Standard 234 ist was hier relevant ist, nämlich ist der das Application Programming Interface für Windows. Das ist ECMA standardisiert. Und das ist in der Tat so das gute alte Win, noch nicht mal Win32 API, sondern so die Windows 3.1 API. Oder war das Win32? Du kennst dich total aus. Ich habe mal Win32 geschrieben, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber was jetzt das ECMA 234 genau damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Ja, aber war Win32 ab Windows 95 oder ab Windows 3.1? Not sure. Ich muss das mal schnell googeln hier. Ja. Das Unwissen ist wieder geballt. Win32 ab Windows NT. Win16, Windows 3.1. Mhm. Ja. Aber Win16 und aufwärts ist standardisiert im ECMA Standard 234. Und das ist auch unsere Folgennummer für heute, was uns auch gleich zur Agenda bringt. Die ist heute gar nicht so super voll, aber das liegt im Wesentlichen auch daran, dass erstens Weihnachten ist und zweitens wir immer noch im Release-Stress sind. Aber erstmal die Releases von anderen Firmen besprechen, nämlich Apple in dem Fall. Ja. Ja. Es gibt eine Beule. Ja, es ist, also viele Leute machen sich ja dauernd über Apple lustig, aber ich so langsam. Zu Recht. Ich weiß nicht mehr, was ich an Apple. Also ich glaube ja, es ist von Apple einfach eine Conspiracy, um alle Apple-Parodie-Schreiber bankrott zu machen. Weil jetzt die Maus, die auf die Seite gelegt werden muss zum Aufladen, das iPad und der Stift, die bruchgefährlichste Verbindung eingehen, die ich jemals von zwei Elektrogeräten gesehen habe. Und jetzt ein iPhone, also das iPhone von Notre Dame. Ich bin amazed. Es ist an Hässlichkeit kaum zu überbieten. Wobei ich sagen muss, also der Stift und das iPad, das ist nur halb so wild, finde ich, weil das macht man im Zweifel halt, also da ist ja sowieso so ein Lightning-Kabel-Adapter dabei und den Stift am iPad anstecken, das machst du halt, wenn du mal schnell Strom brauchst und für 30 Sekunden laden und dann funktioniert das Ding ja wieder 10 Minuten. Dafür ist es schon Gold wert. Ja, ich kann das nicht mal sehen. Beim Sehen von dieser Verbindung wird mir schon unbehaglich. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei kleine Kinder, die so Dinge einfach unbedarft berühren, was man mit dieser Verbindung nicht machen darf. Ja. Und deswegen ist es für mich extra gruselig. Ja gut, ich kann mir das vorstellen. Also so wie man als Katzenbesitzer irgendwie allergisch gegen offene Fenster und sonstige Dinge wird, wird man wahrscheinlich als Kindsvater dann auch wesentlich sensibler, was bruchgefährdete Stellen angeht. Nun ja, aber wir sprechen ja jetzt eigentlich von diesem neuen Akkupack-Hüllendings. Sprich, man kann diese Silikonhüllen, die es von Apple gibt, jetzt auch mit Buckel kaufen. Und das ist in der Tat so ein viereckiges Buckeldings hinten auf deinem iPhone, was dann zusätzlich als Akku agiert. Und ich dachte erst, es wäre ein Scherz. Ja. Es ist auch nicht so dick. Naja, auch das macht das Ding schon doppelt so dick, oder? Circa, ja. Ja. Aber wenn du dir alte Battery Packs für die für die 5er iPhones anschaust, die waren ja riesig. Naja, die 5er iPhones waren auch nicht so riesig wie die 6er iPhones. Und gilt auch nur für das 6er, also 6S und 6, glaube ich, nicht für das Plus. Oh. Ja, für das Plus gibt es da keine Batterien. Das Plus hat genug Batterien. Oh, finde schon. Also außer das von Marcel, aber alle anderen schon. Schönen Gruß an der Stelle. Ich bin nach wie vor etwas überfordert mit diesem Produkt. Ich verstehe nicht ganz, warum Apple das macht, außer dass man damit halt Geld verdienen kann. Aber schön ist das nicht. Das Einzige, was wirklich Apple-like ist an dem Produkt, ist, dass es halt sich ins Betriebssystem integriert, weil wohl über Lightning dann halt irgendwie diese zusätzliche Batteriekapazität noch reported wird und das dann mit reingerechnet wird angeblich. Mhm. Aber ja. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Gut, seien wir verwirrt und gucken wir, was es sonst so Neues gibt bei Apple. Da fällt unter anderem der große Update Dienstag, oder war es ein Montag? Nee, es war Dienstag, oder? Oh, frag mich nicht. Ich bin im Moment so ein bisschen im Scheuklappen-Modus. Ich habe ein bisschen die Updates vorbeifliegen sehen, noch keins davon eingespielt. Es war Tag 1 vor Carcassonne, deswegen war es Dienstag. Ah. Ja, also der große Update Dienstag hat stattgefunden diese Woche. iOS 9.2, macOS 10.11.2 und watchOS 2.1. Mhm. Alles zeitgleich gelandet. Und fixt viele Bugs, die mich nerven, also vor allem im Support. Sie hatten nämlich unter anderem in iOS 9.1 das Bluetooth-Spielen kaputt gemacht. Also, dass man sich über Bluetooth Game Center mit anderen Geräten verbinden kann und dann irgendwie lokale Netzwerkspiele spielen kann. Das ist wohl jetzt in 9.2 gefixt wieder. Zumindest sieht es so aus. Oh, das wäre schön, ja. Ja. Und außerdem noch so ein paar Sachen, unter anderem auch dieser iPad Pro Blackout-Bug, wo irgendwie plötzlich du das Ding neu starten musstest, weil der Bildschirm schwarz geworden ist und das nicht mehr reagierte. Ich hatte das nur einmal jetzt innerhalb der letzten paar Wochen, aber wenn es gefixt ist, umso besser. Mhm. Ja, ansonsten viel neu, viel bunt. Was ich noch ganz cool finde, wo ich mich frage, warum erst jetzt, aber auch trotzdem Freude ist, du kannst in iOS 9.2 jetzt den USB und den SD-Kartenadapter benutzen von deinem iPad auf deinem iPhone. Oh, schön. Das ging bisher nicht. Ich wusste nicht, dass das bisher nicht ging, aber ja. Cool. Bisher hast du da immer so dieses Device ist nicht geeignet für dieses Gerät bekommen und jetzt geht's. Okay. Man fragt sich so ein bisschen, warum erst jetzt und hä? Aber, Ja, strange. Ich meine, wer weiß. Also, ich meine, es kann immer sein, dass sie irgendwie einen anderen Chip drauf haben, der jetzt über Lightning, der das USB über Lightning macht und dann der eine kann's, der andere braucht extra Firmware-Software. Ich weiß es nicht. Naja, aber es funktionieren ja die alten Kabel mit den alten Geräten inklusive iPhone 5. Also Hardware ist ja, glaube ich, nicht neu. Ja, nee, ich meine, vielleicht hat die iPad-Hardware am Stecker, also an der Buchse, irgendwie das schon immer so richtig gemacht und das Phone hat was auch immer einen anderen Chip drin für USB, der das nicht von sich aus kann. Oder jetzt eine neue Firmware hat. Oder per Software halt das per USB mit SD-Kartenadapter reden gemacht werden muss. Oh Gott, ich will da gar nicht spekulieren. Vielleicht haben sie auch einfach aufgegeben, da irgendwie diese Unterscheidung zu machen und das künstlich abzudrehen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass man halt irgendwie mit iMovie auf dem 6S auch sinnvoll Movies importieren können will von Kamera und SD-Karte. Ja, du hast schon recht. Also es klingt schon so ein bisschen, als könnte da eine politische Entscheidung dahinter sein. Ja. In jedem Fall, wenn ihr diese lustigen Adapter habt, könnt ihr euch freuen. Sie sind jetzt funktionaler geworden plötzlich. Sehr schön. Ja. Und das ist halt für Urlauber ganz cool, weil wenn du im Urlaub dann deine Kamera voll schießt, jetzt brauchst du nicht mal mehr das iPad mitnehmen. Früher war es ja so, oh, ich kann nicht meinen Laptop dauernd nach sonst wohin mitschleppen, haben wir natürlich doch alle gemacht. Hm. Jetzt kann ich das iPad mitnehmen, weil jetzt habe ich diesen tollen Adapter. Und irgendwann wirst du so alt, dass du im Urlaub nicht mal mehr das iPad dabei haben willst. Ja. Musst du jetzt nicht mehr, das ist schön. Ja, wer gar nichts mitnehmen will, nicht mal einen Adapter, kann sich natürlich so eine iFi-Karte kaufen und das Ganze dann per WLAN machen. Aber das ist schön, dass es jetzt auch mit Kabel geht. Nun gut, kommen wir zu der Eigenwerbung. Die nimmt heute wesentliche Teile der Sendung ein. Fangen wir an mit dem Neuen. Es gibt seit gestern, oder eigentlich seit heute 0 Uhr, mit ein bisschen Verfrühung, gibt es neue Dinge im Mac App Store von uns, nämlich Carcassonne. Ja. Ja. Wir haben es nicht bei Carcassonne für iOS belassen. Es kommt jetzt auch noch der große Bruder dazu sozusagen, nämlich Carcassonne für Mac. Ja, endlich kann man auch auf dem großen Schirm Carcassonne zocken. Ja, ja. Das war so das, was wir das letzte Jahr gemacht haben, im Grunde. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die letzten 9 Monate, aber ich glaube, es ist eher ein Jahr. Ja, ja. Es ist irgendwie, wie geht es dir nach so einem langen Projekt, das irgendwie jetzt dann mal draußen ist? Ich habe da immer so ein Zwischending aus Erleichterung und Depression. Ja, das ist lustig, weil ich habe seit gestern Nacht so eine komische emotionale Reise durchgemacht, weil gestern Abend, nachdem wir auf den Knopf gedrückt haben, da war das so, okay, wenn ihr mich braucht, ich bin mal hier in der Fötusstellung unter meiner Decke. Ja. Und dann ist irgendwie die Welt nicht untergegangen und uns der Himmel nicht auf den Kopf gefallen. Und heute früh bin ich aufgewacht und ins Büro gekommen und habe mir gedacht, okay, so ein bisschen freue ich mich auch drauf, dass es jetzt endlich existiert for realsies. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben in der Entwicklung so ein paar undisclosed Human-Ressourcen-Probleme gehabt. Das heißt, zum Ende hin war es so ein bisschen Kraftakt. Ich meine, ja, es ist immer, ja, sagen wir immer, aber dieses Mal aus anderen Gründen nie und unter anderen so Vorzeichen. Ja. Ja. Und deswegen, ich als Entwickler bin natürlich immer extra kritisch. Und ich sehe immer alles, was jetzt nicht mehr reingepasst hat in das Spiel. Und weil ich jetzt seit 2 Monaten bestimmt immer wieder super harte Entscheidungen treffen musste, was kommt rein und was schieben wir auf die 101 oder 102, habe ich so ein bisschen dieses, oh Gott, gefällt das denn überhaupt irgendwem, wenn es dann da ist, ja. Gefühl. Genau so geht's mir auch. Also es ist auch so eine große Komponente gerade von dem Release ist, wir haben uns so viele Gedanken gemacht, was jetzt in die 1.0 kommt und was nicht in die 1.0 kommt, dass wir gar kein Gefühl mehr dafür haben, wie sich das jetzt anfühlt für jemanden, der das unbefleckt unvoreingenommen an dieses Spiel rangeht. Ja. Aber bisher wird's ja ganz gut aufgenommen und da bin ich auch sehr glücklich darüber. Marcel hat vorgestern was Interessantes gesagt, da haben wir uns auch über One-Button-Travel und so unterhalten. Der hat gemeint, Beta-Tester sind halt auch nicht unvoreingenommen. Beta-Tester sind Leute, die sich so für das Spiel interessieren, dass sie da sich melden und sagen, hey, ich will das für euch testen. Und da hat das Spiel schon mal so einen Bonus, so einen Vertrauensvorschuss und so einen, dem lasse ich ganz viel durchgehen. Ja, ja, das ist eine Komponente. Auf der anderen Seite sind die Beta-Tester halt auch die Hardcore-Fans, die ganz genau hingucken. So, also gerade wenn du halt so eine Sache hast wie Carcassonne jetzt, wo man halt schon ein Vorbild hat und dann die Mac-Version daneben steht, dann wird die halt auch nochmal extra besonders genau beurteilt. Insofern glaube ich, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden jetzt und ich hoffe, es kommt gut an. Ja. Wir wollen es nur so die App Store Eckdaten. Wir wollen es für, was heißt wir wollen? Wir tun es. Wir verkaufen es für 25 Euro. Ja. Was natürlich eine Ansage ist, aber ich meine, das ist ein Mac-Spiel, es sind alle Erweiterungen dabei. Und naja, es ist ja irgendwie, es muss sich leider auch rechnen, alles. Ich würde es ja gerne verschenken, aber dann. Ja, ich dachte, es kommt mehr Feedback, so, ja, spinnt ihr so teuer? Och, aber kommt, es kommt also, schon. Also das ja, ja, es kommt so, auf Twitter kommt schon einiges dahingehend. Ich meine, aber auch sind wir ja auch gewohnt eigentlich mit Carcassonne. Ich habe jetzt mal geguckt und also wir sind jetzt da bei dem, was im App Store so rumhängt. Wir sind schon so am oberen Ende vom Mittelfeld, aber wir sind im Mittelfeld. Also das ist ein ganz, also weil wenn dir 5 Leute sagen oder 10 so, hey, du bist so teuer, dann hinterfragt man natürlich alles wieder. So, sind wir wirklich so teuer? Oder? Aber also ich muss sagen, jetzt mal ganz losgelöst von jetzt wirtschaftlichen Grundsätzen, weil natürlich verlangen wir einerseits, was wir denken, dass wir verlangen können und andererseits auch, was wir verlangen müssen. Das sind ja so die, irgendwas muss der Mensch essen und das muss er sich kaufen mit Geld und das muss irgendwo herkommen. Ja. Und was erlaubt der Markt an Preisgestaltung? Aber das mal außen vor gelassen, finde ich auch 25 Euro für eine Desktop-Mac-Spiel-App okay. Ja. Und vergleich das mit dem Spiel, wenn du dir Carcassonne physisch kaufst, mit dem Erweiterungsset, da bist du teurer unterwegs. Ja. Dann kannst du es nicht übers Internet spielen. Ich glaube, also, das ist richtig, ja. Und du musst selber rechnen und der ganze Kack. Ja. Keine Ehre. Ich habe dazu 2 Gedanken. Erstens wollte ich kurz anmerken, lustigerweise, dass ich jetzt tatsächlich schon 2 Feedbacks habe, die sagen, das ist ja billiger, als ich dachte. Was ich auch nicht gedacht hätte. Wow. und das andere ist, ich glaube, was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass es zwischen dem Steam Sale und dem AAA-Titel ist irgendwie so ganz wenig Bandbreite da. Mhm. Also du bist halt einerseits gewöhnt, auf deiner PlayStation 4 für 60 Euro einen AAA-Titel zu kaufen. Oder du kaufst dir auf Steam für, weiß nicht, 3 Euro, weil es gerade lass es 10 Euro sein, weil gerade Sale ist, kaufst du dir da was nicht mehr ganz Neues. Aber so mit 25 bist du da so in einem Mittelfeld, das so ein bisschen uneasy ist. Ja, ich glaube auch, das ist so die Uncanny Valley der Preisgestaltung. Es gibt eigentlich nur diese 2 Preispunkte. Es gibt Indie, das ist 10,15 und es gibt Premium, das sind 60 bis 80. Ja. Plus beliebig viel DLC. Ja, und Carcassonne als Double A. So wie die Batterien. Ja, schöne Bezeichnung. Ja. Momentan sieht es ganz gut aus, glaube ich. Und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind natürlich da dran. Wir werden auch hoffentlich vor dem App Store Shutdown, der wahrscheinlich auch bald stattfindet, noch ein Update fahren, dass mal so die ersten Kleinigkeiten fix, die uns noch auffallen. Und dann gucken wir weiter. Jo. Ja. Du erwähntest gerade schon One Button Travel. Ja, das ist jetzt auch eine Woche lang draußen. Genau. Und ich erwähnte das ja auch am Anfang, dass Marcel da gerade auch fleißig dran schraubt. Da sieht's eigentlich auch ganz gut aus. Also das Presseecho war recht gut und es haben jetzt auch schon viele durchgespielt und das Feedback war durchaus positiv. Es kamen die erwarteten, das ist ja eigentlich gar kein Spiel, aber Reviews. Ach ja, ja. Also das ist so eine, also ich glaube, diese Diskussion hatten wir hier auch schon öfter, was ist ein Spiel und wann ist ein Spiel und auch gerade im Zusammenhang mit Gone Home und so Walking Simulators und Tourism Simulators. Es ärgert mich irgendwie so ein bisschen, wenn dieser Halbsatz fällt, so kein Spiel, aber so. Aber meinetwegen. Ich bin halt so ein bisschen frustriert, weil ich auch gerade so bei im Treffen mit anderen und dann irgendwie so in so einer Entwickler, also wenn ich irgendwie so als Entwickler unterwegs bin, als Spieleentwickler, dann höre ich halt oft mal irgendwie, dass wir ja irgendwie gar kein richtiges Spiel entwickeln, weil Carcassonne ist ja nur ein Brettspiel. Und was war das? Also Rules ist ja nur ein Mobile-Puzzle-Spiel. So, das ist ja auch kein richtiges Spiel. Mhm. Und One Button Travel ist auch kein Spiel. Mhm. So. Und ich frage mich halt, was muss ich tun, um ein Spiel zu entwickeln? So, muss man schießen können? Ist das irgendwie essentiell? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist das auch so ein Charakteristikum von der Indie-Existenz, dass du halt... Dass man nie ein Spiel entwickelt. Ja, du bist halt so ein Bottom-Feeder. Du musst halt irgendwo an den Rändern der Definition dich entlang krebsen und schauen, dass du in den Constraints, die du hast, dass du kein Riesenstudio und kein Riesenbudget hast, trotzdem irgendwas rausbekommst. Und da kannst du halt auf dem Standardspielplatz, wo die AAA-Studios ihre Millionen reinpumpen, eher wenig ausrichten. Und dann ist halt so, entweder du schraubst das Spielprinzip auf ein einziges Gameplay Feature runter, so wie Crossy Road oder Flappy Bird, oder du machst was halt ist Flappy Bird eigentlich ein Spiel? Senkrecht auf das steht gesagt. Ist Flappy Bird eigentlich ein Spiel? Oh, gute Frage. Flappy Bird ist eine spielgewordene Spielmechanik. Also eigentlich ist Flappy Bird gar kein Spiel, sondern nur... Es gibt da keinen Win-State bei Flappy Bird. 0, ja. Ja, ja gut, also, aber damit ist es ja so in der Tradition von Pac-Man Space Invaders und so, den alten. Vielleicht ist es ein Retro-Spiel. Ja. Aber die Definition von Spiel wird halt auch immer dann angepasst, wenn man gegen was argumentiert und nicht für was. Ja, das gut. Ist so die Porno-Definition. I know it when I see it. Stimmt. Nun ja, aber so an sich sind wir sehr zufrieden mit One Button Travel und wir hoffen, dass ihr auch Spaß habt, sofern ihr es angeguckt habt und Spaß hattet. Ich bin jetzt auch mittendrin und muss sagen, die Story ist witzig. Wie immer, wenn man Marcel kennt, hat man ein bisschen mehr davon. Also es sind unglaublich viele Inside-Jokes und so eingeflochten. Ja, also aber ich glaub, sehr, sehr Marcel-spezifische. Ja. Allein sein Kühlschrank. Ja. Also es taucht in dem Spiel ein Kühlschrank vor auf. Ich will nicht spoilern, aber die Idee von dem Studentenkühlschrank, die hat Marcel jetzt schon seit Jahren und erzählt sie auf Partys auch immer wieder. Also es ist, das hat jeder, der schon mal mit ihm geredet hat, wahrscheinlich wiedererkannt. Aber es ist, warum nicht? Ich meine, write what you know. Und seien es nur Kühlschränke. Aber so insgesamt blicken wir wohlwollend auf das Release von One Button Travel zurück und hoffen, dass es auch noch im neuen Jahr dann nochmal vielleicht Fahrt aufnimmt, gerade mit der Apple Watch dann vielleicht nochmal. Wäre schön. Ich denke mal, so retrospektiv draufschauen tun wir dann mit Marcel. Ja. Ich wollte noch so zwei Dinge loswerden. So Usability-mäßig. Es gab ein paar Leute, die geschimpft haben über das Fenster, dieses neue Nachrichten eingetroffen Fenster, wo du nicht jetzt drücken darfst. Das verschwindet in der aktuellsten Version. Ich glaube, die ist submitted, aber noch nicht durch. Und es gab einige Leute, die sich über viele Pausen beschwert haben. Die Pausen werden jetzt weniger in dem neuen Update. Da stehst du mal, da weißt du mehr als ich. Ah, okay. Ja, da haben wir drüber geredet, weil es mir auch so ging, dass mir die Pausen zu viele waren. Da sind wir auch drauf gekommen, das ist was halt Beta-Tester vielleicht gar nicht so richtig erwischen, weil die sagen, das Spiel hat bei mir so viel Kredit, dass ich da nicht meckern möchte. Hm. Also, dass man solche Dinge vielleicht über Beta-Tester gar nicht so leicht erschlägt. Also ich bin ja durchaus ein Freund der originalen Pausen gewesen. Mhm. So, weil ich es halt auch, also so, vielleicht kam die erste Pause zu früh. Ja, das kann sein. Aber so an sich, dass man mal einen Tag lang nicht spielen kann, das baut meines Erachtens schon viel mehr Spannung auf, als wenn das kürzere. Aber ich bin mir sicher, dass Marcel da eine gute Zwischenlösung gefunden hat. Also nur ich bin nur mittlerweile ein großer Verfechter der Pause. Ich glaube, man muss da die Pausen, ich glaube, man muss sich nochmal Gedanken machen über die Pausen, was die machen, was sie bewirken können und wozu man sie einsetzen will. Und ich glaube, da reden wir am besten mit Marcel, der hat ja die meisten Gedanken sich gemacht. Ja. Wollen wir den Code sagen, um sie auszuschalten? Ich glaube, der One-Button-Travel hat schon getwittert. Ja. Ich weiß ihn natürlich jetzt nicht auswendig. FedEf. FedEf. Ich kann mir den merken, weil ich mir denke, warum denn nicht FedEx? Es gibt kein X. Ist das nicht auch irgendwas auf der Gitarre oder so Quintenzirkel oder irgendwie sowas? FedEf. Das ist da oder so. Also das sind drei Töne, die direkt nebeneinander sind. Nee, da war irgendwas mit G noch. Ha. Nee, egal. Es gab irgendwie eine Abfolge von Tönen auf der Gitarre, mit denen man irgendwas machen kann. Ah. Sei es Stimmen oder sonst irgendwie. Ich hab's vergessen. Die ist okay. So ähnlich. Gut, aber FedEf, wie gesagt, ist der Code für Pausen ausschalten. Ihr beraubt euch damit aber meines Erachtens stimmungsbildender Pause. Ja, und lieber nicht die Pausen ausschalten. Wartet lieber auf die 1.2. Die hat reduzierte Pausen und ich finde dann, die Pausen, die noch drin sind, sind dafür umso wirkungsvoller. Gut. Wir werden das bei Gelegenheit nochmal besprechen, vermutlich, wenn es euch da noch nicht schon zu langweilig geworden ist. Und kommen jetzt zum Konsum, sprich der Fremdkonsum, nicht der Coding Monkeys Konsum, der haben wir nämlich jetzt gerade. Da sieht es diese Woche ein bisschen dünn aus auf der Agenda, aber ich habe immerhin was für alle, die gerne emulierte Spiele auf ihrem iPhone spielen, rausgesucht. Ich bin nämlich gerade in der Verlegenheit, ein Zelda für Gameboy zu spielen und möchte das gerne unterwegs tun und habe mir dazu GBA for iOS auf mein Telefon installiert. Und das Schöne ist ja jetzt, dass alle sich Software auf ihr iPhone kompilieren können, wenn sie sich eine Apple ID besorgen und Xcode. Und das könnt ihr einfach jetzt tun. Also da ist auch, ich habe einfach mal den GitHub verlinkt von diesem Projekt und könnt ihr das runterladen und den Xcode Compile drücken und dann müsst ihr wahrscheinlich noch ein paar Mal irgendwie automatisch Code Signing fixen. Aber wenn euch das nicht überfordert, dann könnt ihr einfach diese Software auf euer Telefon installieren. Man braucht ja nämlich keinen Apple Developer Account mehr oder keinen iTunes Connect Account mehr, um Software aufs eigene Telefon zu schaffen. Yes, sehr schön. Ja, und das ist dann in der Tat ein ganz schöner Emulator so vom Interface. Man kann dann mit Dropbox oder anderen Dingen da ROMs reinpriemeln und kann dann irgendwie ganz entspannt Legend of Zelda Link's Awakening spielen zum Beispiel. So man denn das Cartridge besitzt. Muss man ja immer dazu sagen. So ist es nur mit Privatkopien erlaubt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig mit ROMs, Privatkopien. Ach so, aber. ja, ich verstehe. Das ist schwierig, das ROM zu erzeugen. Okay. Ja, man darf sich das ROM holen, sofern man die Cartridge selbst besitzt. Auch darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Ich glaube, also wirklich, wirklich ganz legal ist es nur, wenn du das ROM selber dumpst. Mhm. Aber ich glaube, da kann man so ein halbes Auge zudrücken. Wobei das ja dann tatsächlich legal sein dürfte, weil in Deutschland darfst du dir Privatsicherungskopien machen, auch von Zeug, das kopiergeschützt ist. Ne? Außer der Schutz hat eine gewisse technische Schutzhöhe erreicht oder so, war da nicht was? Oh. What? Okay. War das mit CSS von DVD nicht so, dass man das irgendwie nicht mehr cracken durfte, weil das war schwierig genug zu umgehen und deswegen oder so. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Irgendwie war da was, aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Wie viel ist in dieser Sendung? Aber wie gesagt, GBA for iOS, guckt euch das mal an, wenn euch diese Gameboy-Emulator-Szene irgendwie interessiert. Spielt Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance. Da hat man also eine Großbibliothek zur Auswahl. Ich wollte noch, ich habe mich gerade erinnert, an David Letterman. Ja. David Letterman hatte mal, ich will gar nicht sagen, warum, aber ich habe das früher mal geguckt und der hat mal über eine Woche lang jeden Abend angekündigt, es kommt ein Hund mit einer Kamera auf dem Rücken und das wird ganz toll. Mhm. Und der hatte immer technische Schwierigkeiten oder konnte nicht und so weiter. Und der hat jeden Tag, also eine ganze Woche lang hat Zuschauer jeden Tag weiter vertröstet, aber nächstes Mal machen wir es bestimmt. Bob the Dog. Ja. Unglaublich. Ja. Hinweis in eigener Sache, das Spoiler-Tastic The Room 3 Review mit Marcel, das machen wir noch. Das geht jetzt ohne Marcel nicht, aber Marcel hat es inzwischen durch, also Hausaufgaben sind erfüllt. Und ich denke mal, in der nächsten Fanboys-Folge, da werden wir uns das vornehmen. Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Also es wird auch schon schwierig jetzt, wenn wir das nicht bald machen. Dann habe ich vermutlich auch schon alles vergessen und dann müssen wir wieder... Stimmt. Ja, wir müssen das jetzt machen, damit es noch frisch bei uns ist. Ja. Weil so, das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Gefühl, das sich abnützt, wenn man es nicht fühlt. In der Tat. Das Bob the Dog, weil du es gerade erwähnt hast, das ist in der Tat noch aus Jimmy Carson Zeiten. Als Letterman und Jimmy Carson irgendwie in der Dings-Show waren. Das ist ganz, ganz alt. Okay. Ich bin nicht so ein Letterman-Konnoisseur. Das war mir so, mein Gehirn ist, wird jetzt mit irgendwelchem flachen Konsum gefüttert. Und das war, ich glaube, das war Englisch. Das war damals im Fernsehen was auf Englisch zum Angucken. Und das gab es nicht so oft. Ja, so auf jeden Fall 1980 und 1990. Vor dem Internet. Und Bob the Dog ist nie aufgetaucht. Wollen wir hoffen, dass es unserem The Room Review besser geht? Nun ja, wie gesagt, dieses Mal kurz und dementsprechend auch schon zu Ende. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Ja, tschüss. Servus.